Abschnitt 9 aus Androgyne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Er stand am Fenster des Alcazar und blickte auf die seltsame Stadt hinab, die ihm seine Vorfahren vor Tausenden von Jahren erbaut hatten. Es war Mondnacht und in dem gespenstischen Licht schreckten die Formen und Konturen dieser Stadt, die sich in einer seltsam gebrochenen Dächerfläche zu seinen Füßen breitete. Als hätte die Erde gebebt, das glatte, felsige Terrain sich gebogen und gebrochen, die mächtigen Felsmassen sich übereinander geschoben, ineinander gekeilt, zu Pyramiden aufgetürmt oder sich in gezackten Wellen ins Land ergossen. Es sah aus wie eine Miniaturgebirgskette, die auf einem kleinen Platz zusammengedrängt war, mit tausend Spitzen, Tälern, Riffen, Abhängen, jähen Schluchten und unerwartetem Aufrissen. Und hoch oben auf der äußersten Spitze breitete sich ein mächtiges Felsenplateau. Darauf stand die herrliche Fürstenburg, der uralte Alcazar. Er sah lange auf die Stadt dort unten. Er sah tausend scharfe, schwarze, seltsam ineinander verschlungene Konturen der Straßen, die das riesige Dachterrain in einer absonderlichen Zeichnung fügten. Diese ganze weiße Dächerfläche sah aus wie ein heiliges, geheimes Ornament, das ein Gewirr von mystischen Arabesken bildete. Und es war, als hätte die Hand eines gewaltigen Magiers in der weißen Oberfläche des mächtigen Felsens heilige Runen seines tiefsten Wissens eingehauen. Von der Höhe des Alcazar sah die Stadt aus, als wäre sie nicht erbaut, sondern aus den Aushöhlungen des Felsens gebildet. Breit lag die Stadt vor ihm, ein unermessliches Katakombengrab, überragt von dem Alcazar, der stolz, ernst und streng mit schlanken Türmen in den Himmel aufstrebte. Ein Schauer überlief ihn, wenn er daran dachte, einst in diese Katakomben herabsteigen zu müssen. Er kannte alle Gässchen, alle Schlupfwinkel, alle Straßen, ihr wirres Durcheinander, die Stellen, wo sie sich kreuzten, sich verflochten oder in Blindsäcke mündeten. Er wusste, dass er in diesem Gewirr, diesem verstrickten Knäuel von Straßen, sich nicht verlieren könnte. Und doch fühlte er einen geheimen Schreck, dass er in diesem Labyrinth irren und nie wieder aus ihm herauskommen könnte. Und es gab niemanden, der ihm den Weg weisen könnte, denn die Stadt war tot. In unsagbarer Trauer sah er die Stadt an, die ihm nur Schreck und Angst einjagte. Und doch sollte sich hier ein großes Wunder vollbringen. Hier sollte er aus sich gestalten, was der Ton seines Gedankens war, die Äußerung seines Gefühls, die Form seines Willens. Hier sollte er, denn allzu hat ihm sein Herz versprochen, die verlorene Geliebte wiedergewinnen, sie aus dem kostbaren Schatz seiner geheimsten Schönheit, seines verstecktesten Seins wiedergestalten. Aber vergebens hat er gewartet, vergebens seinen Willen in kranken Visionen angespannt, alles vergebens. Er vermochte nicht, sie aus sich selbst zu formen. Und wozu ihm diese herrlichen Alcazare, wozu diese Wunder und Zauber, diese furchtbare Totenstadt rings um ihn? Je erfasste ihn ein entsetzliches Grauen vor diesem ungeheuerlichen Mitternachtsspuk zu seinen Füßen. Und mit der ganzen Seele sehnte er sich nach seiner Heimat zurück, nach der Stadt in dem tiefen Tal, das in den Nächten das kostbare Licht atmete, nach den dunklen Alleen, auf denen er tagelang herumirrte, als er sie suchte, nach den dämmerigen Kirchen und den Anhöhen, die sich über der Stadt in dunkelgrünen Stockwerken aufbauten und mit ihren Kastanienwäldern sich in schwere Damastpracht in die Stadt ergossen. Und in majestätischen Wogen ergoss sich der unsagbare Zauber dieser heiligen Erde, die schweren Getreidefelder, die sich traumbefangen hin und her wiegten, die Brachäcker, die in heißen Sommernächten fieberten, der geheime, gespenstische Graus der Irrlichter auf den dunklen Sümpfen. Ach, und dieser Himmel, der sich in der Untiefe des Sees gebettet hat, aus dessen Grund der Lichtzauber blasser Sterne aufblühte und über dem stillen Antlitz des schlafenden, toten stillen Wassers die düstere Erinnerung an versunkene Kirchen breitet. Und wieder sah er auf die tote Stadt da unten und auf den rasenden Strom, der die Stadt in der Form eines heiligen Omega umtoste. Tief in felsigen Schluchten stürzte er sich von einem Katarakte zum anderen, wälzte sich in Wirbeln und Strudeln, warf hinab in unermessliche Gründe schwere, rauchende, spritzende Wassermassen, schleuderte sie hoch empor an den spitzen, stachelichten, felsigen Kleopatranadeln, die aus dem Bett aufragten, drängte sie in die Spalten und Ritze der Riffe, die das granitne Ufergelände zerfetzten. Er kochte, heulte, schäumte, goss sich mit Höllenhast in wilden Geysiren und Mahlstromwirbeln. Lange sah er hin mit einer seltsamen, leidenschaftlichen Ehrfurcht auf diesen heiligen Strom, der eine ganze Bergkette zerrissen, ganze Steinpyramiden durchschnitten, sich Gänge und Schluchten und unterirdische, zahllose Korridore ausgegraben hat. In dem Mondlicht sah der Strom aus, als wäre er aus geschmolzenen Mondstrahlen, und dort, wo er in unzählbaren Wasserfällen sich in unterirdische, im Granit ausgehöhlte Kanäle hinabstürzte, schien er Kaskaden gefrorener Stalaktiten von kaltem Mondlicht zu werfen. Mit kranker Lust horchte er auf das höhnische Geheul irrsinniger Gefälle, denn das war die Musik zu der Verzweiflungsmesse, die in seiner Seele tobte. Und er sah den gespenstischen, düsteren Glanz der Katarakte, denn in diesem trüben Gräberlicht der Verwesung und schimmeligen Kupfergrüns flackerten seine kranken Fieberträume. Er hielt den Atem an, streckte sich in die Höhe, breitete seine Arme aus und sog gierig das gespenstische Wunder ein. Entsetzt sah er sich ringsherum. Es geschah etwas Fürchterliches. Er war allein, von der ganzen Welt losgeschnitten, irgendwo in der Mitte eines Ozeans auf einer Insel, die sich hoch über dem Meer auf einem ungeheuren Basaltblock schwer niedersetzte. Die ganze Insel war eigentlich nur ein aneinandergewachsener steiler Fels von Basaltsäulen, ein in abertausend Ecken gebrochener Vieleck, dessen Seitenwände steil ins Meer flossen, gleich den hieratischen Falten auf den Gewändern byzantinischer Heiligen. Rings um die Insel sah er das Meer in der Flut. Die Wellenberge keuchten atemlos hoch auf, warfen sich empor in wilder, zähnefletschender Kraft und gossen sich über das Plateau der Insel. Zwischen ihr und den felsigen Riffen, die die Insel umgrenzten, raste das Meer, drängte sich mit höllischer Macht hinein, ergoss sich in ungeheuerlichen Ansätzen und Drucksprüngen, die zum weißen Schaum zerschlagenen Wassermassen fielen von oben herab in glitzernde Schneewolken und wurden wieder hochgeworfen, als hätte sich ein unterirdischer Krater geöffnet, der dieses Lava herausspie, diese spritzende, toll gewordene Gischt. Und es war für ihn eine nie empfundene Lust, diesen ungeheuerlichen Kampf der aneinanderprallenden Wasserwogen anzusehen. Von beiden Seiten in dem Engpass zwischen der Insel und der langen Felsbank rings im Kranz umher stauten sich immer mächtige, in den Himmel wachsende Wassermassen. Sie prallten in der Mitte wütend aneinander, wuchsen aneinander hoch, ohne sich zerschlagen zu können, umfassten sich wie ringende Feuersäulen kochender Sonnen, warfen sich nieder, sprangen wieder jäh hoch, barsten wie Planetenringe, die sich von dem Mutterkern losreißen wollten. Aber schon ergossen sich von der einen und der anderen Seite neue Wasserorkane, die das Meer vom Grund loszureißen schienen. An dem Horizont schwoll das Meer an in wahnsinniger Macht. Sein Schoß wölbte sich in ungeheuerlicher Schwangerschaft in den Himmel, höher, noch höher. Der ganze Ozean wölbte sich zu einer unermesslichen Kuppel über seinem eigenen Grund. Hoch über der Insel schwebte das entsetzliche Wassergewölbe. Aber jäh brach die Kraft, die den Ozean von seinem Grund hochhob. Die Wasserkuppel barst, und mit dem Krachen und dem Donner einstürzender Welten fielen die schweren Wasserwolken hinab, prallten vom Boden noch einmal hoch, wälzten sich mit einer Sintflut über die Insel hinab. Und es wurde Ruhe. Aber nur auf einen Augenblick. Plötzlich stand das Meer in Flammen. Das war nicht mehr ein Meer, das waren Wogen von geschmolzenem Metall, der kochende Strudel flüssigen Gesteins. Als wäre die ganze Erdoberfläche wieder flüssig geworden und raste in vorsintflutigen Stürmen, in grässlichen Konvulsionen, Zuckungen und Choreatänzen. In das schwarze Himmelsgewölbe hinauf schossen unerhörte Fontänen von siedendem Metall, Zu Tälern gossen sich Ströme von kochendem Erzen, besessene Gesteinsgolfe verkrampften sich miteinander, Wasserseeren wüteten in Weltenbränden und Feuerniagaren schienen sich umgewälzt zu haben und schreiend Orkane von Flammen in den Himmelsabgrund zu speien. Langsam erstarrte das kochende Meer. Wo vor kurzem noch die Wassermassen sich in den Himmel türmten, sah er rings eine verlöschende Gebirgskette. In einem atmosphärenlosen Licht, das seine fressende Macht verloren hat, sah er über dem Himmel mächtige Farrenkräuter ihr vorsinnflutliches Violett breiten. In den Wolken verlorene, schwarze Stämme verkohlter Palmen und Zypressen starrten wie ein toter Säulenwald. Mit stiller Lust blühten ungeheure Lilienkelche auf. In das Blau der unermesslichen neuen Farrenblätter fraßen die giftig roten Zungen von Orchideen, und all das raste in dem entfesselten Farbenorkan. Das Grün, das Violett, Ultrapurpur und überweißer Siedeglanz kämpften miteinander. Durch das ächzende Geschrei des flüssigen Eisenrot wandten sich dunkle Fäden von Gebirgsbächen, wie man sie von der weitesten Ferne sieht. Auf den dunkelgrünen Teichen der neuen Farrenblätter krochen messingfarbene Stauden in unglaublichen Spiralen von mystischen Schlingpflanzen. Und in das tiefe Schwarz der verkohlten Wälder spritzte die abgeschnellte, blitzhelle Feder des verborgenen Giftes von Curare-Pflanzen, und auf dem dunklen See des Purpurs wiegten weiße Seerosen ihre traumschweren Häupter. Er schloss die Augen. Er konnte nicht dies rasende Te Deum des Farbenorgiasmus ertragen, aber der Eindruck ergoss sich ihm bis in den geheimen Knotenpunkt, wo sich alle Sinne durchdringen, überströmte von neuem sein Gehirn, aber diesmal mit einer grässlichen Symphonie von dröhnenden Blasinstrumenten, schmelzender Fagotte, heulender Bässe, kreischender Geigen in der Applikatur, Hörner, die wie apokalyptische Bestien heulten, Klarinetten, die wie Höllenhengste wieherten. Entsetzt prallte er zurück und lief durch eine lange Pilasterallee bis in die äußerste Tiefe eines unermesslichen Saals und fiel erschöpft auf einen Teppich, in dem er endlos zu versinken schien. Unermessliche Seligkeit umfing sein Herz. Mit nie gekannter Lust atmete er Ruhe, Stille und Gottgefühl. In dem weichen, dämmerigen Halbdunkel eines Lichtes, das die porphyrnen Säulen atmeten und das von der dunklen Decke aus Zederbaumholz strömte und sich mit dem bläulichen Glanz des basaltenen Estrichs innig ineinander schmiegte, fühlte er plötzlich den Augenblick des heiligen Wunders nahen. Ende von Abschnitt 9.